Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte und bitte ich in dich. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We've been talking a lot about God's love. Wir haben sehr viel über Gottes Liebe gesprochen. How God is kind to unthankful people. Wie Gott freundlich ist gegenüber undankbaren Leuten. And he's kind toward evil people. Und ist sogar freundlich gegenüber bösen Leuten. I mean, he healed 10 lepers. Er hat 10 Aussätzige geheilt. As they were walking away. Und während sie da dann wegzogen. To the priest, they all got healed. Hin zum Priester sind sie alle geheilt worden. One came back. Nur einer kam zurück. And thanked him. Und hat ihm gedankt. And Jesus said. Und Jesus sagte. I thought they were 10 of you. Ich habe gedacht, es sind 10 von euch. Where's the 9 other ones? Wo sind die anderen 9? And it would have been interesting if the scripture said, and then the leprosy came back on the 9. Das wäre interessant, wenn die Schrift gesagt hätte, und dann kam der Aussatz wieder zurück auf die 9. 5 times worse. Noch 5-mal schlimmer. And their fingers fell off and their nose fell off. And die Finger sind abgefallen und die Nasen sind abgefallen. Because they were so unthankful. Weil sie so undankbar waren. But it didn't say that. Das hat aber nicht gestanden. Because God is kind to unthankful people. Denn Gott ist freundlich gegenüber undankbaren Leuten. He was very kind to Israel in the wilderness. Er war sehr freundlich gegenüber Israel. Even though they were unbelieving, unthankful. Obwohl sie ungläubig waren, undankbar waren. Disobedient. Ungehorsam. He took care of them for 40 years. Hat er sich doch um sie gekümmert und sie versorgt diese 40 Jahre. Now listen. Und hör zu. You can start a series of bad decisions. Du kannst eine ganze Serie von schlechten Entscheidungen treffen. And God will never leave you nor forsake you. Und Gott wird dich nie verlassen. You can work your way to the deepest, darkest place. Du kannst dich da so hinbegeben an die wirklich tiefsten und schlimmsten Orte. And God will be there. Gott wird dich dort treffen. I knew a guy who used to be in this church. Da gibt es jemanden, der war hier in der Gemeinde. About 25 years ago. Vielleicht vor 25 Jahren. And he went to America. Und er ging nach Amerika. I baptized him. Ich habe ihn getauft. In the Danube. In der Donau. Then he bought a gun in America. Dann hat er dort ein Gewehr gekauft in Amerika. And threatened somebody. Und jemanden bedroht damit. Was arrested. Er wurde gefangen gesetzt. And spent years. Und er war Jahre. In a prison. Für Jahre im Gefängnis. He said it was hell on earth. Und er sagte, es war die Hölle auf Erden. But God was there. Aber Gott war da. God never left him. Gott hat ihn nie verlassen. Never forsook him. Ihn nie im Stich gelassen. And transformed his life. Er hat sein Leben verwandelt. As he sat in a prison for 16 years. Während er da für 16 Jahre im Gefängnis saß. 16 years. 16 Jahre im you Gefängnis. Can start tonight a series of bad decisions. Du kannst heute Abend beginnen mit einer ganzen Reihe von schlechten Entscheidungen. You can screw your life up so bad. Dein Leben einfach so verdrehen und durcheinander bringen. And God's love will never change toward you. Aber Gottes Liebe wird sich dir gegenüber nie ändern. And he will be there when you need him. Und er wird da sein, wenn du ihn brauchst. Because the scripture says, even when we're faithless, denn die Schrift sagt, selbst wenn wir treulos sind, ohne Glauben, abides faithful. So bleibt er doch treu. He cannot deny himself. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. What I want to talk about tonight is this principle. Worüber ich heute Abend sprechen möchte, ist dieses Prinzip. It's found in 1 Samuel chapter 2, verse 30. Im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 30. In light of the priest Eli, im Licht des Priesters Eli, who God promised your family will be a priest in my kingdom forever. Und er stand ja eigentlich in der Verheißung, deine Familie hat die Priesterschaft erhalten für immer und ewig. But Eli did not honor God. Aber Eli hat Gott nicht geehrt. And God removed the priesthood from his family forever. Und so hat Gott die Priesterschaft von seiner Familie für immer entfernt. And in verse 30 God says to him. Und in Vers 30 sagt Gott zu ihm. I will honor those who honor me. Ich werde die ehren, die mich ehren. And I will lightly regard those who lightly regard me. Und ich werde die nur für gering achten, die mich gering achten. See, God loves everybody. Gott liebt alle. God's love will never change toward us. Gottes Liebe wird sich uns gegenüber nie ändern. But God doesn't honor me because he loves me. Aber Gott ehrt mich nicht deswegen, weil er mich liebt. God honors me because I honor him. Gott ehrt mich, weil ich ihn ehre. And that's a very sobering thought. Und das ist ein Gedanke, der sehr nüchtern macht. And yet it's a very exciting thought. Und doch ein Gedanke, der begeistert. That God is a rewarder of those who intensely seek him. Gott ist ein Belohner derer, die ihn mit Intensität suchen. And that reward is forever. Und dieser Lohn wird für ewig sein. Ever. Für ewig. You know, when I became a Christian, als ich Christ wurde, I decided the next person that I date, entschied ich mich, dass die nächste Person, mit der ich ausgehen würde, I'm going to date because of the possibility of marrying that person. Ich würde mit der Person ausgehen, weil ich die Möglichkeit sah, dass ich sie vielleicht heiraten könnte. Doesn't mean the next person you date you have to marry, you know. Das bedeutet nicht, dass jetzt die nächste Person, mit der du ausgehst, dann vielleicht heiratest. But I just thought, you know what? I'm not interested in relationships outside of what God wants for me. Ich habe einfach nur gesagt für mich, ich möchte nicht irgendwie Beziehungen haben außerhalb dessen, was Gott für mich vorhat. And I decided that I would honor God in this. Und ich habe mich entschieden, Gott darin zu ehren. And I knew a lot of different girls in Bible school. Und ich kannte viele verschiedene junge Damen in der Bibelschule. Some of them liked me, I liked some of them. Einige mochten mich, andere mochten, also ich but, auch. But my prayer ich mochte was, sie auch. What? Entschuldigung. Sorry. Sorry. What did he say? Nothing. Sorry. I made this decision in my heart. Ich traf die Entscheidung in meinem Herzen. I want to honor God in this area. Ich möchte Gott ehren in diesem Bereich. I am going to do this right. Das werde ich richtig machen. And you know what? I married the most awesome person. Ich bin verheiratet mit einfach der erstaunlichsten Person. And my relationship to Mary, und meine Beziehung zu Mary, is affecting all of my life. Sie hat eine Auswirkung auf mein gesamtes Leben. And it's affecting all of my eternity. Und es hat eine Auswirkung auf die ganze Ewigkeit. I will honor those who honor me. Ich werde die ehren, die mich ehren. Now God can start to honor us at any point. Gott kann anfangen, uns zu ehren in jeder Hinsicht, in the jedem guy, Punkt. The guy who went to prison for 16 years. Dieser Mann, der ins Gefängnis ging für 16 Jahre. Today is an evangelist. Ist heute ein Evangelist. Spends his whole life reaching people. Er verbringt sein ganzes Leben damit, einfach Menschen zu erreichen. Because in the prison, denn im Gefängnis, he honored God. Hat er Gott. Dann he had no choice. Er hatte keine andere Wahl. He wasn't going anywhere. Er konnte nirgendwo mit sich hinwenden. His sentence was 30 years. Seine Strafe war eigentlich 30 Jahre. Imagine you go to America. Stell dir vor, du gehst nach Amerika. To the land of whatever opportunity. Nach Amerika, du gehst in das Land der Freiheit mit allen Gelegenheiten. You buy a gun. Und du kaufst dir ein Gewehr. And you end up 30 years in prison. Und dann endest du für 30 Jahre im Gefängnis. And then you decide in the prison I'm going to honor God. Dann entscheidest du dich aber im Gefängnis Gott zu ehren. And God hears your prayer. Und Gott hört dein Gebet. And you get out 14 years early. Und du kommst 14 Jahre früher heraus. And you're a different person. Und du bist eine ganz andere Person. But it would have been good not to spend the 16 years in prison, right? Aber es wäre gut gewesen, diese 16 Jahre nicht im Gefängnis verbracht zu haben. Okay, I want to read a story from Matthew 25. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus Matthäus Kapitel 25. Many of you have heard it. Viele haben sie bereits gehört. Some have not. Einige nicht. I'm reading it as though we were listening to Jesus. Ich lese sie jetzt so, als würden wir Jesus zuhören. I'm not reading it in light of the end times. Ich lese jetzt nicht vor im Sinne der Endzeit. And this means that and that means that and this. Ich möchte dann auch nicht auslegen, was das oder das oder das bedeutet. I'm just reading it at face value. Ich lese das einfach so vor, als wenn er direkt dabei it gewesen wäre. It has such a powerful principle for us tonight. Denn da ist ein so mächtiges Prinzip darin. Matthew 25, verse 1. Just listen. Matthäus 25, Vers 1. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins. Da wird das Reich der Himmel vergleichbar sein an 10 Jungfrauen. Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. The bridegroom is Jesus. Der Bräutigam ist Jesus. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. The 10 virgins. Diese 10 Jungfrauen. That's us. Das sind wir. These are people that are blameless. Das sind Leute, die makellos sind. Faultless. Ohne irgendwelche Schuld. Righteous. tadellos, gerecht. In God's eyes. In Gottes Augen. Because of Jesus. Und zwar wegen Jesus. God has made us spiritual virgins. Gott hat uns zu geistlichen Jungfrauen gemacht. That's how he sees us. So sieht er uns. In Christ. In Christus. We are perfect. Du bist vollkommen. Spotless. Ohne Makel. Vers 2. Five of them were foolish. Fünf aber von ihnen waren töricht. And five were wise. Und fünf waren weise. It's interesting that we can be blameless in God's eyes. Es ist interessant, wir können makellos sein in Gottes Augen. And yet foolish. Und doch töricht. That is a very real possibility. Das ist eine sehr reale Möglichkeit. For when the foolish took their lamps, they took no extra oil with them. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit. Why would they need oil? Warum würden sie Öl brauchen? Why would they need a lamp? Warum würden sie eine Lampe brauchen? Because back in those days, weil zur Zeit damals, the way that people married, war so, dass diese Heirats oder die Hochzeit so ablief. You went to town hall, the Standesamt, man ging da zum Standesamt gewissermaßen, and you got married. Und hat dort geheiratet. And then you waited 1 year or 2 years. Und dann hat man 1 oder 2 Jahre gewartet. Until you went to get your wife. Bis man dann losziehen konnte, sich seine Braut zu holen. I mean, today it's the opposite. Heute ist genau umgekehrt. Today, like people, they get their wife. Leute, die nehmen sich da ihre Frau. And then 2 years later, they go to the Standesamt. Und 2 Jahre später gehen sie zum Standesamt. It's like in the church, you know. Und selbst in der Gemeinde ist es so. But in the Jewish tradition, aber in der jüdischen Tradition, which is very godly, die sehr göttlich in diesem Sinne ist, they get married, heirateten sie, and then when they're ready, aber im Standesamt, wenn sie bereit waren, when the home is prepared, wenn dann das Zuhause vorbereitet war, and the groom thinks everything is ready, und der Bräutigam denkt, jetzt ist alles fertig, and he sets a day when he's going to get his bride, dann setzt er das Zeitpunkt fest, wo er sich dann seine Braut and holt. She prepares with all of her girls. Und sie bereitet sich vor mit all den anderen Jungfrauen. Because he's coming. Weil er kommt. On that day. An diesem Tag. But she doesn't know when. Aber sie weiß nicht wann. So it's possible that he comes 3 o'clock in the afternoon. So kann es sein, dass es vielleicht so um 3 Uhr Nachmittag ist. Or maybe in the morning. Oder vielleicht in der Früh. Or maybe. Oder vielleicht. In the evening. Am Abend. And then there's an outside possibility that maybe later in the evening, vielleicht so noch die äußerste Möglichkeit, dass es auch später am Abend sein kann, maybe even at midnight, oder gar Mitternacht. And that's what happens here. Und das ist das, was hier geschieht. So these foolish girls took no extra oil with their lamps. Und diese törichten Mädchen, sie nahmen kein extra Öl in ihren Lampen mit. And while the bridegroom was delaying, und während sich der Bräutigam verzog, and Jesus has been delaying for 2000 years, und Jesus ist schon verzögert für 2000 Jahre. Thank God, we wouldn't even be alive today. Gott sei Dank, sonst würden wir nicht leben heutzutage. If Jesus came back 1000 years ago, wenn Jesus vor 1000 Jahren wiedergekommen wäre, the kingdom would have started, wird das Königreich da begonnen haben. And that's it, it's over. Vorbei. We wouldn't even have had a chance to be born. Wir hätten gar keine Chance, geboren we zu werden. We wouldn't even know that there was a God. Wir würden nicht mal wissen, dass es ihn gibt. We'd be just some dust in the cosmos without a brain. Ein Stück Staub im All. Right? Thank God he delayed. Gott sei Dank, dass er sich verzögert hat. Okay, amen, everybody say amen. Amen sagen alle. And they all got drowsy and began to sleep. Und sie wurden alle schläfrig und schliefen because ein. They were all waiting with their lamps and thinking he's coming, he's coming. Sie warten alle mit ihren Lampen dort. Ja, er kommt. Oh, he's got to be coming. Er muss kommen. Yes. Ja. Is that him? Is it us? No. Nein. That's got to be him. Das muss er sein. Da kommt er. Nein. Oh. Here he is. Oh, da ist er. No. Nein, wieder nicht. You guys mind if I sit down? Können wir uns irgendwo hinsetzen? There he is. No. Is that him? This is this. Yeah. And they all fell asleep. Sind alle eingeschlafen. And their little lamps with olive oil were burning. Und ihre Lampen mit dem Olivenöl, sie brannten. Or they turned them out. Und vielleicht haben sie es dann auch ausgemacht. To save the oil. Nur ein bisschen Öl zu sparen. Now, at midnight. aber um Mitternacht. Now the first generation believers thought he was coming 2000 years ago. Die erste Generation von Gläubigen dachte, dass er vor 2000 Jahren bereits hätte kommen sollen. But he comes at the last moment of the day. Aber er kommt im letzten Moment des Tages. He comes at midnight. Mitternacht. And a shout. Und dann stand ein Geschrei. Behold! The bridegroom! Der Bräutigam! Come and meet him! Komm, zieht los, ihm entgegen! The girls just jump up. Springt auf! Here he comes! Da kommt er! Then all those virgins rose and trimmed their lamps. They lit their lamps. Da standen alle jene Jungfrauen auf und sie schmückten ihre Lampen. But the foolish said to the wise, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, give us some of your oil. Gebt uns was von eurem Öl. Our lamps are going out. Denn unsere Lampen erlöschen. But the wise answered, die Klugen aber, die Weisen antworteten und there sagten, there will not be enough for both of us. Nicht also, damit es nicht für, etwa für uns und euch nicht ausreicht. Go quickly to the dealers and buy some for yourself. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Good idea. Gute Idee. And while they were going away to make the purchase, als sie aber hingingen, um es zu kaufen, the bridegroom came. Kam der Bräutigam. And those who were ready, und die, die bereit waren, went in with him to the wedding feast. Ging mit ihm ein zur Hochzeit. And the door was shut. Und die Tür wurde verschlossen. Later the other virgins also came. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen. Saying, Lord, Lord, open up for us. Und sagten, Herr, Herr, tu uns doch auf. But he answered them. Er aber antwortete und truly, sprach, truly, I say to you. Wahrlich, ich sage euch. I do not know you. Ich kenne euch nicht. Therefore be on the alert. So wacht nun. For you do not know the day nor the hour. Denn ihr wisst nicht weder den Tag noch die Stunde. Now what's interesting here, was da interessant ist, is this word I do not know you. Dieses Wort, ich kenne euch nicht. Sounds like Matthew 7. Es klingt so wie Matthäus 7. When Jesus was speaking of these false prophets, als Jesus da sprach von diesen falschen Propheten, and he said, many will come in that day and say, Lord, Lord. Viele werden kommen in diesem an diesem Tag und sagen, Herr, Herr. And he said, and I will say, depart from me. Aber ich werde sagen, weicht von mir. You workers of lawlessness. Ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit. Depart from me. Weicht von mir. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. The Greek word there is genosko. I never knew you. Das griechische Wort an dieser Stelle ist gegnosko. Depart from me. Get away from me. Weg von mir. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. Now it's the same writer because it's Matthew writing both. Es ist der gleiche Autor. Beides kommt von ihm. But Matthew doesn't use the same word here. Aber Matthäus verwendet nicht das gleiche Wort an dieser Stelle. He uses another word, oida. Er verwendet ein anderes Wort, das Wort oida. To get this meaning, we need. What is so funny? What's that? Oh, okay. Nicht Alter, sondern Oida. Oida, okay. What does it mean? Oida. Oida, okay. All right, it's okay. Good. You'll never forget this word. Okay. Wir werden es nicht vergessen. We need to go to another text to see what the word means. Wir müssen in einen anderen Text gehen, um zu sehen, was es bedeutet. Let's go to 1 Thessalonians 5. The word is used somewhere else. 1. Thessalonicher 5, Vers 12, es wird dort verwendet. Same word, verse 12. Das gleiche Wort dort. Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten. Now the German anerkennt, what it means kind of to recognize. Das griechische Wort, das deutsche anerkennen heißt, ja, anerkennen, erkennen. Now go to the Amplified. Jetzt gehen wir mal in die erweiterte Version. Now also we beseech you, brethren, get to know, I don't know you, get to know those who labor among you. Wir ersuchen euch, Brüder, lernt die kennen, die unter euch arbeiten. And the Amplified gives the definition of the word know. Und dort wird das Wort erkennt sie definiert. Recognize them for what they are. Erkennt sie an für das, wer sie sind. Acknowledge. Anerkennt sie, appreciate, wertschätzt sie, and respect them. Und respektiert sie vor allem. That's why the NLT uses the word honor. Und deswegen verwendet die NLT, New Living Translation im Englischen, das Wort honor. Okay, let's go back to the story. Gehen wir zurück zur Geschichte. He's not saying to them, I don't know you in the sense of I don't know you as my followers. Er sagt nicht zu ihnen, ich kenne euch nicht im Sinne, ich kenne euch nicht als meine Nachfolger. He's saying, I don't honor you. Er sagt, ich ehre euch nicht. It's like when you go to any wedding, right? Das ist so, wie wenn man zu irgendeiner Hochzeit geht. Everybody's invited. Alle sind eingeladen. And yet there's honored guests. Und doch gibt es da Ehrengäste bei der Hochzeit. There's a banquet, there's a feast, and dann gibt's dann vielleicht ein Bankett. There's a list of those who the bride and groom really want to honor in their life. Und da gibt es eine Liste von denen, die vielleicht besonders geehrt sind und ihnen am Tisch sitzen. These are people who had added something to their life. Das sind spezielle Leute, die ihnen etwas mitgegeben haben, something haben in ihrem significant Leben. To their life. Die irgendeine besondere Bedeutung haben in ihrem Leben. Now they have a lot of friends, of course. Natürlich, sie haben viele Freunde. They could make a huge banquet. Man könnte ein riesiges Bankett da veranstalten. But they want to honor certain people. Aber sie wollen da bestimmte Leute als Ehrengäste haben. It's the same thing with Jesus. Und das ist das gleiche wie mit Jesus. I will honor those, ich werde die ehren, who honor me. Die mich ehren. Wow. Wow. He loves everybody. Er liebt alle. I can mess my life up as bad as I want. Ich kann mein Leben so völlig verdrehen, so schlimm wie es nur sein kann. He will never leave me. Er wird mich nie verlassen. I can end up in a prison in America. Ich kann irgendwo im Gefängnis enden in Amerika. He will be with me there. Und er wird genau dort bei never mir sein. Leave me. He will show kindness to me. Er wird mir Freundlichkeit erweisen, but he only honors those, aber er wird nur die ehren, who honor him. Die ihn ehren. This is the decision that we all have to make. Und das ist eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. To honor God. Gott zu ehren. In everything that we do. In allem, was wir tun. Because one day, denn eines Tages, we will stand before him. Stehen wir vor ihm. Now, as the Apostle Paul was talking about this in the churches in the early day. Und während der Apostel Paulus da so sprach, dieses Thema in den frühen Gemeinden, there were a lot of people who had difficult situations. Da gab es viele Leute, die in schwierigen Situationen waren. Who may have raised their hand while he was speaking. Die vielleicht ihre Hände erhoben hätten in dem Moment, wo er da sprach. Excuse me, sir. Mein Herr, can I ask a question? Kann ich dazu eine Frage stellen? I am a slave. Ich bin ein Sklave. And my master is cruel. Und mein Meister, er ist sehr grausam. I mean, I hardly get to eat. Ich habe fast nichts zu essen. He beats me. Er prügelt mich. I have to work incredible hours. Ich muss unglaublich lange arbeiten. Ich halte es nicht aus. What shall I do? Was kann ich hier tun? Honor him. Ehre ihn. As though he was Jesus. Als wenn er Jesus wäre. What? Wie bitte? Could you imagine the church? Let's try that. Honor him as though he was Jesus. Ehrt ihn, als wenn er Jesus wäre. Very good. Sehr gut. Are you kidding me? Machst du Späße? Honor him as though he was the Lord. Ehre ihn so, als wenn es der Herr wäre. And God will honor you. Und Gott wird dich ehren. Wow. Salvation is free. Errettung ist ganz frei. Discipleship will cost me. Jüngerschaft ist extrem kostbar und kostspielig. Heaven is free. Der Himmel, es gibt ihn ganz frei. But being honored in heaven, aber im Himmel geehrt zu werden, will cost me something. Wird mich sehr viel kosten. You were here tonight, ihr wart heute Abend hier, because it cost you something. Weil es euch etwas kostet. You could have went to the movies. Hättet ins Kino gehen können. You didn't. Ihr wart nicht dort. You could be in a bar watching a football game right now. Oder vielleicht irgendwo in einer Bar ein Fußballspiel anschauen. A nice soccer game. Vielleicht ein schönes Fußballspiel. But you're not. Aber ihr seid nicht dort. You made a decision. Ihr traf eine Entscheidung. To be here. Hier zu sein. You paid a price. Ihr habt damit einen Preis bezahlt. It's a good decision. Es ist eine gute Entscheidung. God will honor those who honor him. Und Gott wird die ehren, die ihn ehren. And we can push this as far as we want. Wir können das so weit einfach schieben, wie es noch geht. The eternal reward is vast. Der ewige Lohn ist einfach unermesslich. Peter and John. Not Peter and John. James and John. Jakobus und Johannes. Lord, we got a question. Herr, wir haben da mal eine Frage, ja? Actually, it's my mother. Das ist meine Mutter, die yes, fragt. It's me. Ja, hier bin ich. I want to know if my boys can sit at your right and your left hand. Ich wollte mal fragen, ob meine Jungs dann neben dir rechts und links sitzen können. When you sit on your throne in glory. Wenn du auf deinem Thron sitzt, ja? Come on, Lord Jesus. Hey, Jesus, komm, erzähl was. I'm asking. You said ask anything in my name, and I'm asking. Du hast doch gesagt, ich kann alles in deinem Namen fragen. Jetzt bin ich und frag dich. Yeah, Lord, we want to sit at your right and your left hand. Ja, ja, rechts und links wäre super. In the kingdom. In deinem Reich. And he says, well, you're asking a lot. Oh, fragt das um sehr viel. First of all, zuallererst, can you drink the cup könnt ihr den Kelch trinken, that I have to drink? Den ich zu trinken habe? We can. Oh ja, selbstverständlich. Ooh. Oh. Then you will. Dann werdet ihr ihn trinken. And they did. Oh, und sie tranken ihn. Never say, I can drink the cup. Sag nie, ich kann den Kelch trinken. Because God will gladly give you the cup. Denn er wird ihn dir mit Freuden geben. And they did. They both martyred. Beide wurden zu Märtyrern. And he said, but it's not for me to give. Aber es ist nicht für mich, das auszuteilen. It's for my Father to give. Es wird mein Vater austeilen. Those are honored places. Das sind Ehrenplätze. Now, when we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. Now think of the story. Denk an die Geschichte. They all had lamps. Sie hatten alle diese Lampen. They all had oil. Sie hatten alle Öl. They were all waiting for the second coming of the bride. Sie warteten alle auf das Wiederkommen des Bräutigams. They all rejoiced in it. Und alle freuten sich drauf. If I was to ask tonight, how many people here? Wenn ich fragen würde, wie viele Leute hier will be happy to see Jesus return, raise your hand. Würden sich freuen darauf zu sehen, wie Jesus wiederkehrt. Hebt die Hand. Everybody raises their hand. Alle heben die Hände. But when Jesus comes, he will decide who was foolish and who was wise. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er entscheiden, wer da vielleicht töricht war und wer weise. They wanted to be there. Sie wollten dort sein. They were believers. Sie waren Gläubige. They were blameless in his eyes. Sie waren tadellos in seinen Augen. They made one mistake. Sie machten einen Fehler. And it cost them everything. Und es kostete ihnen alles. It didn't cost them their salvation. Es kostete ihnen nicht die Errettung. It just cost them the wedding feast. Nein, es war das Hochzeitsfest, was dabei draufging. It cost them a place of honor. Es kostete ihnen diesen Ehrenplatz. They didn't take it serious enough. Sie haben es nicht ernst genug genommen. The coming of Jesus is huge. Das Kommen Jesus ist einfach eine riesige Sache. This is not going to happen twice. Das wird nicht zweimal geschehen. So happened one time in history. Es wird nur einmal geschehen in der Geschichte. Jesus was born. Jesus wurde geboren, he was crucified, gekreuzigt, he was resurrected, auferstanden, and the most powerful thing he will ever do is he's going to return with the power of his kingdom. Und das Mächtigste, was dann geschehen wird, er wird einfach wiederkehren in der Vollmacht seines Reiches. Revelation 19. Offenbarung Kapitel 19. But before he does that, he will come in the clouds of the air for the church. Bevor das geschieht, wird er kommen in den Wolken für die Gemeinde. The most dynamic event we could imagine. Das dynamischste Ereignis in der gesamten Geschichte. The shofars will blow. Die Shofars, die Posaunen werden ertönen. And suddenly, we're gone. Plötzlich. Weg sind wir. And we're in his presence. Und da sind wir in seiner Gegenwart. And you know what we're going to think? Wisst ihr, was wir denken the werden? Same thing the five foolish virgins will think. Das gleiche, was diese fünf törichten Jungfrauen gedacht haben. I'm not ready. Ich bin gar nicht bereit. But there's no time now. Aber es gibt keine Zeit mehr. There is no time to go back. Es gibt keine Zeit mehr zurückzugehen. I'm not ready. Und da bin ich vielleicht und bin nicht bereit. And the oil speaks. Und das Öl spricht von etwas. Of my a life of decisions, nämlich von einem Leben mit einer Folge von Entscheidungen, for the truth, Entscheidungen für die Wahrheit, a life of decisions to honor God, ein Leben voll Entscheidungen, in denen ich Gott ehre. I can't go back. There's no time. Ich kann nicht zurückgehen. Es gibt keine Zeit mehr. But we have time. Aber wir haben Zeit. The five were ready. Die fünf waren bereit. Because this event was so important to them. Denn dieses Ereignis war für sie so wichtig. When do you think he'll come back? Wann denkst du, wird er wiederkommen? I think about 5 o'clock. Vielleicht um 5. But what if he comes at 8? Was ist, wenn er um 8 kommt? I don't think so. Na, das denke ich nicht. But what if you're wrong? Was ist, wenn du falsch bist? I'm not going to be wrong. Why would he come in the evening? Warum sollte er am Abend kommen? Well, what if he comes at midnight? Was ist, wenn er um Mitternacht kommt? No. Nein. Why would he do that? Warum denn um Mitternacht? That's against all chances. Das ist doch fast unmöglich. But this is so big. Aber das ist doch so eine Riesensache. Is it worth the risk? Ist es wert, dieses Risiko? I'm going to buy extra oil. Ich werde mir extra Öl kaufen. I am not taking a chance here. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Trust me. Vertrau mir. He's not going to come that late. Na, der wird nicht zu spät kommen. But this is too important. Aber es ist doch zu wichtig. This happens one time. Das geschieht doch nur einmal. And the foolish ones did not take it serious enough. Und die Törichten haben es nicht ernst genommen. Even though they were rejoicing to be there. Obwohl sie sich darauf freuten, dort zu sein. Just to close. Um abzuschließen. We have every opportunity to honor God. Es ist uns jede Gelegenheit gegeben, Gott zu ehren. This is the most important thing in our life. Es ist das Wichtigste in unserem Leben. Do you want to honor God in your relationship? Möchtest du Gott ehren in deinen Beziehungen? You don't have to. Brauchst nicht. He will love you. Er wird dich lieben. He'll be kind to you. Er wird dir freundlich sein. He'll never leave you nor forsake you. Er wird dich nie verlassen, nicht im Stich lassen. But he will not honor you. Aber er wird dich nicht ehren. But I was looking at Nate and Inza yesterday. Ich habe mir Nate und Inza angeschaut. That's the first thing that came to my mind. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. And I said it. Und ich habe es ausgesprochen. The two of you have honored God. Ihr beiden, ihr habt Gott geehrt. And God is honoring you. Und Gott ehrt euch. And that's how I want to live. Und so möchte ich leben. Are we perfect people? Sind wir vollkommene Menschen? No. Nein. When we sin, wenn wir sündigen, let's honor God and confess it. Lass uns Gott ehren und es bekennen. Confess it, receive mercy. Empfange Barmherzigkeit. That honors God. Das ehrt Gott. When I'm leaving the church, wenn ich aus der Gemeinde, does my conversation honor God? Wenn ich aus der Gemeinde herauskomme, wird mein Gespräch Gott ehren. Do the things I think honor God? Die Dinge, die ich denke, werden sie Gott ehren. Wow, this is getting hard. Oh, das wird ganz schön schwer jetzt. Yeah, but God is very merciful. Aber Gott ist sehr barmherzig. God, my thoughts are not honoring you. Gott, meine Gedanken, du. I need some help. Ich brauche Hilfe. Come on, these thoughts. Help me, help me. Gott, die Gedanken. Help me, change my thinking. Bitte hilf mir, die Gedanken. Ändere das. Does it honor God to be with him alone? Ehrt es, Gott mit ihm alleine zu sein? Making an appointment with God every day or every other day honors him. Jeden Tag einfach mit Gott diese Verabredung zu haben, das ehrt ihn. I want to honor God in all my decisions. Ich möchte Gott ehren in all meinen Entscheidungen. Listen, Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Don't lean on your understanding. Verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Honor him in all your ways. Ehre nur ihn auf all deinen Wegen. And he'll make your path straight. Und er wird deinen Weg gerade machen. And verse 8 says, verse 9. Vers 9. Honor God with all that you have. Und ehre Gott mit allem, was du hast. And he'll honor you. Und er wird dich ehren. Your barns will be full. Und deine Lagerhäuser werden sich füllen. Honor God by giving him a portion, the first portion of what you receive. Ehre Gott, indem du ihm das Erste gibst von dem, was du empfängst. You get a nice inheritance. Du hast vielleicht ein gutes Erbe, was du bekommst. What a temptation. Was für eine Versuchung. What am I going to do with this? Was werde ich jetzt damit machen? Oh boy. I could buy my wife a car with, meiner Frau ein Auto with the tenth. Mit dem Zehnten. It's your decision. Eure Entscheidung. God will still be kind. He'll still love. Gott wird immer noch freundlich sein. Never forsake you. Dich nie verlassen. Ever. Nie. You're still a virgin in his eyes. Du bist immer noch eine Jungfrau in seinen Augen. We just remember. Aber erinnere dich. Those who honor me. Er sagt, die ihn ehren. I will honor. Die wird er ehren. I want to honor God in everything I do. Ich möchte Gott ehren in allem, was ich tue. With the friends I have. Mit den Freunden, die ich habe. The way I behave myself with my girlfriend or boyfriend. In der Art und Weise, wie ich da umgehe mit meiner Freundin oder mit meinem Freund. Don't be deceived by the kindness of God. Lass dich nicht täuschen da von der Freundlichkeit, die dir von Gott zuteil wird. God's kindness is to draw me. Und Gottes Freundlichkeit ist doch dazu da, mich zu ihm zu ziehen. Jeremiah 31:3. Jeremia 31, Vers 3. With loving kindness, I'll draw you. Mit Liebenswürdigkeit habe ich dich gezogen. Romans chapter 2, verse 4. Römer Kapitel 2, Vers 4. Don't despise my kindness. Veracht doch nicht meine Güte. My kindness ist es denn nicht meine Güte, is to bring you to repentance. Die dazu dienen soll, dich zur Buße zu führen. My kindness is to draw you into a relationship with me. Meine Freundlichkeit ist dazu da, dich hineinzuziehen in eine Beziehung mit mir. Isn't it so exciting? Ist das nicht so einfach begeisternd und that spannend? We have an opportunity, dass wir eine Gelegenheit haben, to honor God, Gott zu ehren, in all that we do, in allem, was wir tun. And one day, as we live a life of honoring God in the little things, und eines Tages, während wir so ein Leben leben, indem wir Gott ehren in den kleinen Dingen, when we least expect it. In dem Moment, wo wir es am wenigsten erwarten, the shofar is gonna blow. Wird die Posaune, der Shofar, ertönen. And we are gone. Und plötzlich sind wir and weg. We are in his presence. Und wir sind in seiner Gegenwart. The bridegroom has come. Der Bräutigam ist dann tatsächlich and we gekommen. Think, there he is. Da ist er. Wow! Wow! Wow! Ja. There's Jesus! Da ist Jesus! Yeah. Ja! And you look at the person next to you and they're like, schaust Person an, neben dir. Oh no! Nein! What? Was? Oh no! Nein! Let me go back! Lass mich zurückgehen! Just for a year, a couple months! Ein paar Monate wenigstens! What's the problem? Was ist das Problem? I'm not ready! Ich bin nicht bereit! It's too late! Zu spät! It's too late! Zu spät! But you're his child! Aber du bist sein he Kind! He sees you blameless! Er sieht dich makellos! But foolish! Aber töricht! Because we wasted the opportunity on earth! Weil wir die Gelegenheit auf Erden verpasst haben! To honor him! Ihn zu ehren! In all that we do! In allem, was wir tun! Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. For the way that you see us. Für die Weise, wie du uns siehst. Blameless in Jesus. Tadellos in den Augen Jesu. Righteous and gerecht. And faultless in him. Und in ihm einfach ohne Schuld. Thank you for this opportunity. Danke für diese Gelegenheit. To live a life that honors you. Ein Leben leben zu dürfen, was dich ehrt. And to be honored by you. Und von dir geehrt zu werden. For all of eternity. Für alle Ewigkeit. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Here's the question. Hier kommt die Frage. If you died tonight, wenn du heute Abend sterben würdest, God forbid, Gott würde das nicht zulassen. Where would you be? Wo würdest du sein? Have you ever put your faith in Jesus Christ? Hast du je dein Glauben in Jesus Christus hineingesetzt and received the free gift from God. Und dieses freie Geschenk von Gott empfangen. The free gift of his righteousness. Dieses freie Geschenk seiner Gerechtigkeit. Of eternal life. Das Geschenk des ewigen Lebens. Have you ever received the love of God? Hast du jemals die Liebe Gottes empfangen? Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. But speak it. Aber sprich es für dich aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. Can you say that? Kannst du das sagen? God, forgive me. Gott, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Can you say it? God, forgive me. Kannst du das sagen? Gott, vergib mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. Fill me. Fülle mich with your love, please. Mit deiner Liebe. We want to pray for Laura's brother right now. Wir wollen für den Bruder von der Laura beten. He will find out this week if he has HIV. Er wird diese Woche herausfinden, ob er HIV hat. Through fault not of his own. Das ist nicht durch seine Schuld. And Father, we pray that you would speak to him. Und Vater, wir bitten dich, dass du zu ihm sprechen mögst. That you would use this situation to let him cry out to you. Dass du die Situation verwendest, dass er zu dir einfach aufschreit. That this would all come to your glory. Und dass all das einfach letztlich zu deiner Herrlichkeit gereicht. Thank you. Wir danken dir dafür. And Jesus, we want to honor you here and now. Jesus, wir wollen dich ehren hier und jetzt. And like the parable, we can't borrow oil from someone else. Und wie in der Parabel, wir können uns nicht von jemand anderem Öl leihen. We can't borrow from someone else's spirituality. Wir können uns nichts leihen von der Geistlichkeit eines anderen. But we have to grow and be discipled by you personally. Aber wir müssen wachsen und einfach dein Jünger sein, direkt dir nachfolgen. I just want to pray for some here to make decisions tonight. Ich möchte für einige heute einfach hier beten, dass sie Entscheidungen treffen. That we would honor you. Dass wir dich ehren mögen. In our relationships. In unseren Beziehungen. That we would make a decision to not settle for second best. Dass wir die Entscheidung treffen, uns nicht mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben. But that we would want the partner, the person that you have for us. Dass wir einfach den Partner wollen, den du für uns bestimmt hast. That we would not grow weary or lose patience. Dass wir die Geduld nicht verlieren dabei. Just stand where you are if you want to honor God with your choice of relationship. Steh auf, wenn du Gott ehren möchtest mit deiner Wahl in Bezug auf Partnerschaft, Beziehung. Stand if you want to honor God with your choice of friends. Steh auf, wenn du Gott ehren möchtest mit deiner Entscheidung im Blick auf Freunde. Because whoever our friends are, we will become like. Denn wer auch immer unsere Freunde sind, so werden auch wir werden. We can love everyone and we can be a friend to everyone. Wir können jeden lieben, wir können auch jedem gegenüber ein Freund sein. But our choice of friends, the people who are closest to us, is so important. Aber die Entscheidung, die wir treffen, wen wir zulassen als unsere Freunde, die ist so wichtig. And for those, I want to pray for those who need to make a decision tonight to honor you in what they see. Und ich möchte bitten einfach, dass heute Abend noch Entscheidungen getroffen werden für die, die eine Entscheidung treffen müssen, was sie sich anschauen. That you have an accountability partner when it gets late at night and you want to turn on your computer and look at things that do not honor the Lord. Dass es da vielleicht jemanden gibt, der da wo eine Verantwortungsbeziehung habt, wenn es dann irgendwie spät abends wird und du vielleicht deinen Computer anschalten möchtest. Just say in your heart tonight, Jesus, I want to honor you with my eyes. Sag einfach deinem Herzen, Jesus, ich möchte dich ehren mit meinen Augen. And Job said, I made a covenant with my eyes. So wie Hiob sagte, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Because that will affect your marriage bed. Denn das hat eine Auswirkung auf dein Ehebett einmal. When you can't get stimulated with a real person. Wenn du keine Stimulation mehr erleben kannst, wenn dann eine echte Person bei dir ist. And so, Father, we want to give you our eyes. We want to give you our ears. Vater, wir wollen dir unsere Augen geben, unsere Ohren. We want to honor you in every area of our lives. Wir wollen dich ehren in jedem Bereich unseres Lebens. We want to honor you in our school. Wir wollen dich ehren in der Schule. If you want to honor God in your school, stand. Wenn du Gott ehren möchtest in der Schule. That we don't want to be lazy. Wir wollen da nicht faul sein. We want to use the mind that God has given us. Wir wollen den Verstand nutzen, den Gott uns gegeben hat. We want to study hard. Wir wollen einfach wirklich richtig studieren, auch hart studieren. And just fulfill our potential. Und unser gesamtes Potenzial auch ausfüllen und ausnutzen. We want to honor God auf der Uni. Wir wollen Gott ehren auf der Uni. In our studies. In unseren Studien. Im Lernen. We want to honor God in our finances. Wir wollen Gott ehren in unseren Finanzen. Maybe tonight is the night that you make a decision to tithe. Vielleicht ist heute Abend der Abend, wo du dich entscheidest, in Zukunft den Zehnten zu geben. Where you say, yes, I'm going to give a tenth of all that I receive back to the Lord. Ja, ich gebe ein Zehntel von all dem, was ich empfange, zurück zu dem Herrn. Because I want to honor him with my first fruits. Denn ich möchte ihn ehren mit der Erstfrucht, die ich erlange. We want to honor you, Jesus, with our bodies. Wir wollen dich ehren, Jesus, mit unseren Körpern. That we use our bodies for as instruments of righteousness. Dass unsere Körper benutzen als Instrumente zur Gerechtigkeit. The prayer team is ready to pray for you if you need prayer. Das Gebetsteam ist bereit, für euch zu beten, wenn ihr Gebete braucht. If you want to seal this with somebody, wenn du das versiegeln möchtest mit jemandem, you can go now to the prayer room. Dann könnt ihr jetzt zum Gebetsteam gehen. You can be seated. Ihr könnt euch setzen. And allow the prayer team to pray for you or give you a word of encouragement, a prophetic word. Lass es zu, dass euch das Gebetsteam drüben einfach eine Ermutigung geben kann, oder vielleicht auch ein prophetisches Wort. Geht einfach rüber. Thank you, Lord. Thank you that you've seen us and you've seen the decisions that were made tonight in the heart. Danke, dass du uns siehst und dass du auch die Entscheidung gesehen hast, die wir im Herzen getroffen haben. And we commit those decisions to you. Und wir empfehlen dir diese Entscheidung an. Wir geben sie dir hin. And we know, Lord, that you are the one in us and through us that will fulfill it. Und Herr, wir wissen, dass du derjenige bist, der in uns und durch uns handelnd diese erfüllen wird. We cannot do it in our willpower. Wir können das nicht mit unserer eigenen Willenskraft. In our own strength. Mit unserer eigenen Kraft und so Stärke. We look to you. So schauen wir auf dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.